Wir haben ein festgelegtes Verständnis von Gaben und Gegengaben. Wenn ich einem Kollegen sage, dass er einen wirklich tollen Text geschrieben hat, dann fühlt sich dieser Kollege ziemlich sicher dazu verpflichtet, mir demnächst mal etwas Ähnliches zu sagen. Ein Bekannter von mir führt eine Excel-Tabelle darüber, welcher seiner Bekannten ihm auf welche Weise zum Geburtstag gratuliert. Persönlich, telefonisch, per SMS, per WhatsApp oder auf Facebook, um ihnen seinerseits exakt so gratulieren zu können. Wenn in Schulklassen gewichtelt wird, gibt es einen Richtwert, einen bestimmten Eurobetrag, den die Kinder ausgeben dürfen, damit alles gerecht bleibt. Wenn nun einer armen Familie vom Staat Geld zugestanden wird, dann ist die allgemeine Erwartung an diese Menschen nicht nur, dass sie dankbar sind, sondern auch, dass sie der Gesellschaft etwas zurückgeben, indem sie sich zum Beispiel anstrengen, einen Job zu finden. Man muss hier noch einmal an das Programm »Kein Kind zurücklassen« erinnern. Von den armen Kindern erwartete man als Gegengabe für die kostenlose Nachhilfe eine statistisch sichtbare Verbesserung ihrer Schulleistungen. Als es diese messbare Verbesserung nicht gab, wurde die Förderung gekürzt. Die Kinder hatten schlicht keine Erfolge zurückgegeben. In den gleichen Denkschranken bewegt sich die oft zitierte sozialdemokratische Erzählung von dem 50-Jährigen, der ein Leben lang eingezahlt hat und dann auf Hartz IV endet. Hier erscheint uns die Gegengabe des Staates angesichts der Gabe des 50-Jährigen zu klein. Je tiefer man Menschen sinken lässt, desto leichter ist es, ihre Erfolge zu messen und zu verzeichnen. Ein Mädchen, das auf Staatskosten in eine Wohngruppe zieht, gibt schon dann etwas zurück, wenn ihre schlimmsten psychischen Probleme sich dadurch legen. Gibt man aber einer Familie einfach so mehr Geld als das Nötigste, erwächst daraus sogleich die Annahme, dass sie dadurch etwas Extraordinäres leisten.